Als sich vor 100 Jahren am 18. Mai über 300 Abgeordnete im Kaisersaal versammelten und dann unter Glockengeläut, Kanonendonner und den Hochrufen der Bürgerschaft durch spalierbildende Stadtwehr in feierlichem Zug zur ersten deutschen Nationalversammlung in die Paulskirche begaben, da fasste ein Gesandter aus Mailand die erregte Erwartung des Augenblicks in die Worte. Ganz Europa scheint zu fühlen, dass der Schwerpunkt seiner Zukunft in der Paulskirche liegt. Und heute, anno 1948, heute in dieser von der Kriegsfurie so grässlich verwüsteten Stadt, fühlen wir heutigen den Schwerpunkt ganz Europas in uns selber. Doch wenn es auch dem erbitterten Mut des Oberbürgermeisters gelang, zusammen mit treu gebliebenen Bürgern aus dem Schutt der einst altehrwürdigen Mainstadt das zerbombte Haus der Nationalversammlung neu aufzubauen, Stein um Stein, trotz Hitze und Frost, trotz Krankheit, Verzweiflung und zerschlagenen Seelen, so verhehlen wir uns dennoch nicht, wir 1948er, dass die Argusaugen militärischer Besatzung durch die Fenster spähen und Germania, trotz der Stafettenläufer aus allen Teilen des Reichs, ich sage, dass jene Germania, die vor einem Säkulum dort an einem orgelverdeckenden Vorhang mit Fahne und Schwert abgebildet war, jetzt eine all ihrer Hoheitszeichen entblößte, verarmte, zerlumpte Büßerin geworden ist, mit toten Schädeln vor den fluchzerweinten Augen. Also wo in dieser Versammlung könnte solch Schwerpunkt ganz Europas wieder fühlbar werden? Wo? Etwa in unserer eigenen Brust. 1848, da fühlten unsere Vorväter noch in sich selber den Schwerpunkt. Er hieß Wille zur Freiheit. 33 Jahre, nachdem das deutsche Volk zusammen mit Österreich, Russland und England in der Heiligen Allianz das napoleonische Joch abgeschüttelt hatte, aber aus den Befreiungskriegen keine Freiheitskriege geworden waren, da erhob sich das deutsche Bewusstsein aus seinem sumpfigen Verhältnis zwischen Monarchen und Untertanen, entschlossen, die Ketten seiner allerdurchlauchtigsten Serenissimi im eigenen Lande auch noch abzureißen und die Throne einer im kalten Egoismus erstarrten Fürstenmacht zu stürzen. Ohne von fremden Agenten aufgehetzt zu sein, aus dem eigenen wilden Elan, entflammt vom Atem seiner Dichter und Denker, wollten damals Deutsche die Kabalen derer von Kalb und ihrer Hofwürmer ein für allemal zertreten. In Straßenkämpfen und auf Barrikaden stellte man sich der machiavellistischen Diplomatie vergangener Jahrhunderte und der gesamten feudalen Gesellschaftsordnung sklavensatt entgegen. Wille zur Freiheit! Dies Feldgeschrei, mit dem man den Franzosenkaiser über die Grenze gejagt hatte. Jetzt gelte es plötzlich wie Posaunenruf all den Gouverneuren im Polizeistaat Europas in die Ohren. Drangerlösend wie das Trompetensignal des Fidelio hinab in lichtlose Kerker zu den politischen Gefangenen, die ihren Atem verseufzten nach diesem süßen Sonnenlicht der Freiheit. Zu allen, allen, die es wie Florestan je und je gewagt hatten, Wahrheit kühn zu sagen. Wille zur Freiheit. Dieser magische Rausch der Märzrevolution hatte die Volksgesamtheit so erfasst, dass sie ihre besten Söhne in die Paulskirche entsandte, um in einem einigen Impuls nach dem Vorbild der großen amerikanischen Republik eine deutsche Republik zu schaffen, wo die Gesamtheit das Leben des Einzelnen garantiert. Unbedingte Pressefreiheit, vollständige Religions-, Gewissens- und Lehrfreiheit, volkstümliche Rechtspflege mit Schwurgerichten, allgemeines deutsches Staatsbürgerrecht, gerechte Besteuerung nach dem Einkommen, Wohlstand, Bildung und Unterricht für alle, Schutz und Gewährleistung der Arbeit, Ausgleichung des Missverhältnisses von Kapital und Arbeit, volkstümliche und billige Staatsverwaltung, Verantwortlichkeit aller Minister und Staatsbeamten, Abschaffung der Vorrechte. Dies war die Forderung des deutschen Volkes, die dem Junker von Schönhausen damals so wenig behagte, dass er die Reden der Gagern, Grimm, Arndt, Raumer, Uhland, Freilichrath, Jacobi mit Phrasenkannegießerei lächerlich zu machen versuchte. Er, Bismarck, der eine demokratische Einigung aller Deutschen hasste, weil sein Wille zur Macht nicht die Volksmacht meinte, sondern die alte Kabinettsmacht der Fürsten und ihrer kaiserlich-königlichen Armeen unter Preußens Kommando. Gegen Demokraten helfen nur Soldaten. Mit diesem Wort seines Königs auf den Kürassiersäbel graviert, stieg Bismarck in den Sattel. Kein Don Quixote und doch der letzte Ritter. So ritt er gegen die klassenlose Gesellschaft an, gegen den sozialistischen Zukunftsstaat und die von der illusionslosen Unbarmherzigkeit des Daseins ergrimmten Arbeiterarmeen. Und nun wurde aus Festgeläut Sturmgeläut, aus Böllerschüssen scharfe Schüsse. Noch einmal rettete der monarchentreue Hühne die Monarchen. Wer in diesem Kampf nicht fiel, der endete in Zuchthäusern oder wie Blum vor dem Sandhaufen oder floh wie Karl Schurz bei Rastatt über die Grenze, flüchtete wie Richard Wagner mit all den vielen, vielen Freiheitskämpfern. Das einst festliche Haus des Parlaments verödete im Dunkel von Terror und Polizeiknuten, mussten Recht und Freiheit ihre betrogenen Hoffnungen vertagen. 23 Jahre später beerdigte dann der Preußenkanzler im Spiegelsaal von Versailles unter dem Kanonendonner siegreicher Armeen die Einheitsidee der Paulskirche. Die Majestas der Volkseinheit wurde durch die Majestas der Fürsteneinheit ersetzt. Aus der 48er Vision einer deutschen demokratischen Republik war wieder eine monarchistische Soldatenherrschaft geworden. Als mich die Stadt Frankfurt durch ihren Oberbürgermeister 4000 Meilen weit her über den Atlantik gerufen hat, was erwartete sie zu hören? Von mir, dem Ausgebürgerten, dem Flüchtling, der heute seit 16 Jahren zum ersten Mal wieder auf deutschem Boden steht. Oder verlangen Sie etwa, durch mich zu erfahren, dass die Tragödie deutscher Raubtiermoral vergeben und vergessen ist? Wer unter uns könnte sich selber vergeben und vergessen? Wer? Mozart singt in seiner Zauberflöte: In diesen heiligen Hallen kennt man die Rache nicht, und ist ein Mensch gefallen, ruft Liebe ihn zur Pflicht. Aber zu welcher Pflicht ruft uns jene Urliebe, die da die Sonne bewegt und die anderen Sterne? Denn nicht wahr, die Pflicht zu der Rache und Machtwille rufen, die ist jedem klar. Ein Gewehr nehmen oder wie ein ehemaliger Major in einer westfälischen Universitätszeitung vom März 47 solch eine Pflicht im Dienst des Hasses schildert wie folgt. Der in unserer kleinen, ehemals zaristischen Festung Dubno amtierende Gebietskommissar erbat sich bald nach unserem Eintreffen Hilfe für die Aktion einer, wie er erklärte, vom Führer befohlenen Judenausrottungsmaßnahme. Wenige Tage später sind die Bewohner des Judenviertels, es waren zwischen 2000 und 3000, in die Massengräber gestiegen, um sich in langen Reihen übereinander liegend von einem SS-Kommando durch Genickschuss töten zu lassen. Ich bin, so fährt er fort, am darauffolgenden Tag im Ghetto gewesen. Man machte Jagd auf versteckte Einzelgänger. Eine Frau hat mich im Sinne des Worts kniefällig um ihr Leben gebeten. Ich habe ihr nicht helfen können. Ich habe ihr nicht helfen können. Dröhnt dieser Satz nicht über uns allen unentrinnbar, unser Gewissen zur Rechenschaft fordernd? Führt er uns nicht alle jene Totentänze der Herrenmoral so nackt vor die Seele, dass es uns schaudert vor solch zynischer Haltung, die selbst das kerndeutsche Bauernsprichwort in sich weggetilgt hatte? Was du nicht willst, dass man dir tu, das füge keinem anderen zu. Ich konnte ihr nicht helfen. Warum auch, so dachte wohl der Major, da doch Nietzsches Philosophie lehrt, was fällt, das sollst du noch stoßen. Also weshalb sollte dieser Stabsoffizier der gehetzten Jüdin, die ihn um ihr Leben anflehte, helfen? Warum, wenn doch Liebe, Erbarmen, Sanftmut, Gerechtigkeit im deutschen Lebensraum erkannt worden waren als falsche Werte? Also was hatte er sich vorzuwerfen? Denn wer das Mitleid nicht kennt, wie könnte der die Mitschuld anerkennen? Wir Deutsche aller Zonen, zu welcher Pflicht ruft uns heute die Liebe auf? Jene Amordee, die uns Staubgeborenen den lebendigen Hauch in die Nase geblasen hat, zu welcher Pflicht ruft uns dieser Odem aus dem Geheimnis der Liebe auf? Denn wenn mein Hiersein auch nur den allergeringsten Wert haben soll, so kann es doch nur der sein, dass meine Lippen es aussprechen, was sich viele selbst in der stillsten Zelle ihrer Selbsterkenntnis noch immer scheuen einzugestehen, nämlich wie schlecht wir es machten, als wir noch handeln konnten. Es sei denn, wir erkennen selbst im Ruinenstaub der braunen Häuser noch immer nicht die Tatsache an, dass ja jeder Einzelne von uns in seinem Innersten frei gewesen war, sich zu entscheiden, für gut oder böse, für Recht oder Chaos. Viele sind die Weichen aus, indem sie sagen, wir haben die vergangenen Jahre gelernt, dass auch die Umwelt kein reiner Engel ist. Also was wirft man uns vor? Welch gefährliche Irrung! Oder entsühnt ein Mord im Nachbarhaus etwa den Frevel unterm eigenen Dach? Andere wieder heucheln Pharisäer gleich. Ich danke dir, dass ich nicht bin wie jeder Nazi. Aber wo ist einer, der sich angesichts des zerstörten Palasts seiner Träume an die Seele greift wie Ödipus, an den Nerv seines Versagens? Wo in den bröckelnden Kulissen des Reichs, wo in all der Trümmerasche ringsum ist ein Zeichen des sich regenden Phönix, ein Flügelschlag, der uns wieder hinaufträgt in jenes einst unausmessbar große Schicksal, in der kategorische Imperativ Immanuel Kants und sein Traktat vom ewigen Frieden eine Sehnsucht der Deutschen war. Auch Hölderlins Prophetie, wo du Germania waffenlos Rat gibst den Königen und Völkern der Erde. Oder ist zwischen der Tatwirklichkeit unseres Volks und der Geistwirklichkeit seiner Dichter und Denker jede Bindung verloren? Benutzt man des Genius Namen immer nur in Stunden der Not als blecherne Fanfare der Eitelkeit, um vom Ausland zu protzen? Ist keine feurige Wolke erkennbar, die uns wieder aus den Wüsten hinausgeleitet in jenes einst universale Deutschtum, von dem der Deutsch-Amerikaner Wendell Willkie 1942 inmitten einer alles deutschhassenden Welt in London sagte: I am proud of my German blood. Oder soll es Wirklichkeit werden, was ein anderer Deutsch-Amerikaner am 25. Mai 1847 aus New York in seinem Revolutionsaufruf Deutschland zurief: Erhebe dich, oder der Geist der Freiheit wird sich für immer von dir wenden und dich mit russischen Knuten aus der Geschichte peitschen. Erheben wir uns, ehe sich solch apokalyptische Drohung erfüllt. Widerstehen wir den Versuchern, in welch güldenen Bechern sie immer uns den roten Wein der Verführung kredenzen. Widerstehen wir, wenn uns die ewigen Kompromissler und Ablasskrämer unserer Epoche das Gewissen wieder einlullen und korrumpieren wollen, wenn sie uns von rechts und links zukreischen: Stecke deinen Wahlzettel in unseren Kasten hinein, dann werden wir dir alle begangenen Sünden erlassen. Hinweg mit ihnen! hinweg aus diesen heiligen Hallen, wo uns Liebespflicht zur Tempelreinigung ruft. Hinaus mit jenen feilen Wechseln geistiger Werte, mit jenen eitlen Akteurs, die sich gestern dieser und heute wieder jener Rolle anpassen, Chamäleon gleich. Auch jene Taktstockschwinger, die gestern vor dem Führer, vorgestern vor Ebert, vorvorgestern vor dem Kaiser und heute vor Hammer und Sichel Beethovens Töne heruntertaktieren. Jenen Ludwig van Beethoven, der seine Widmung der Eroica an Bonaparte wieder wuchtig durchstrich, als sich der einst freiheitserglühte Sieger von Lodi dann zum Kaiser Napoleon krönte. Das ganze Rudel der Mitläufer, Beamten, Professoren und Generale, die gestern pro Hitler und vorvorgestern pro Weimar und vorgestern pro Kaiser waren und heute schon wieder mit den Zonenbefehlern liebäugeln, hinweg mit ihnen! Hinweg auch mit jenen, die da von draußen hier hereinreisen in das verwüstete Land und plötzlich schmeicheln: Keiner ist schuld, ihr wart alle unter dem Zwang. Hinweg mit dem ganzen Geschmeiß, dass uns das Recht auf unsere Zerknirschung, dass uns die Pflicht zu unserer Erneuerung, dass uns die Hoffnung auf Gnade schon wieder aus der Brust fortschwatzen will, weil das politische Schachspiel der Gegenwart es wieder schon mal so erheischt. Dieses machiavellistische, gesinnungslose Spiel gegen eine Einigung aller friedenersehnenden Völker. Hinweg mit ihnen, die immer sagen, hier stehe ich kann auch anders. Aber her zu uns alle, die da sagen, hier stehe ich kann nicht anders. Der Einzelwille, höre ich da Marxisten und preußische Generalstäbler vor und hinter dem eisernen Vorhange höhnen. Was vermachen Einzelwille? Nun, wir Erstlinge einer neuen Erkenntnis, wir wissen es. Denn wenn es möglich ist, dass ein Atom Uranium von Neutronen zersplittert, Kräfte entfesseln kann, kosmische Kräfte, die den Fortbestand des Planeten bedrohen, was vermag da ein Atom Freiheit, wenn der Geist es zersplittert? Zersprengen würde es die totalitären Reiche und Tummelplätze der Diktatoren für immer. Solch eines Einzelwillens winziges Atom. Aber wer macht den Anfang? Wer traut es sich zu, diese Zwingburg des Urtiers zu stürmen, diese Wollust der Bestie im Ich? Als die internationale Brigade erfolglos 1905 gegen die Boxer in Tientsin anstürmte, erließ der englische Admiral Seymour den Befehl: The Germans to the front. Lassen Sie uns in diesem Augenblick und an dieser Stelle diesen Befehl in unserem innersten Herzen an uns selber erteilen: Die Deutschen an die Front. Sollte dann nach 100 Jahren in dieser Paulskirche etwa wieder einer stehen zur Feier einer deutschen demokratischen Republik, so möge er von uns berichten können, dass wir in der Weltregierung der Völker, die dann inzwischen jedem Einzelnen den Paulskirchentraum das eigene Leben wohl garantiert haben wird, dass wir hier eine erste Zelle der Entsühnung und Versöhnung mit dem Geist gebildet haben. Eine erste Zelle der Einigung und Kraft. Dass wir in diesem erhabenen Moment heute am 18. Mai 1948 aus dem Abgrund unserer Not wieder in die Gnade fanden, dass wir es in uns erlebten, was mein unbekannter Soldat in dem Festspiel Heinrich aus Andernach anlässlich der Jahrtausendfeier der Stadt Köln 1925 verkündete. Keiner weiß, wo die Schuld begann. Doch der Erste, der des Fluchs unendliche Verstrickung Bühnen zerreißt und es wagt zu sprechen, ich, der hat die Schuld der Welt gelöst und das Löwentor des Friedens aufgetan.